How many people here can remember when they were 4 years old? Wie viele von euch erinnern sich, als sie 4 Jahre alt waren? I remember watching television in my home. Ich erinnere mich, als ich Fernseh schaute in meinem Zuhause als Vierjähriger. My older brother always going to school. Und mein älterer Bruder ging in die Schule. And I thought, he's always going somewhere. Und ich dachte mir, der geht immer wohin. And I said, Mom, where does Mark go every day? Und ich fragte meine Mutter, wo geht der Mark denn jeden Tag hin? School, but you're not old enough yet. Der geht in die Schule, aber du bist noch nicht alt genug. And I had this thought in my mind, wow, someday. Und ich hatte diesen Gedanken im Kopf, eines Tages werde ich auch in die Schule gehen. How many people remember the first day of kindergarten? Wie viele von euch erinnern sich an den ersten Tag des Kindergartens? Everybody was crying. Jeder hat geweint. Everybody was crying. Alle haben geweint. I was just looking around thinking, why is everybody crying? Und ich habe herumgeschaut und mir gedacht, warum weinen die alle? And then I remember there was the kindergarten and then there was the grade school. Also es gab den Kindergarten und dann gab es also die Volksschule. Yeah, we were always separate, down in the cellar. Wir haben uns immer dann im Keller unten getroffen. And then suddenly I was in first grade. Und dann war ich plötzlich eben in der ersten Volksschule. Grade, wie viele right? erinnern sich von euch an die Volksschule, erste I remember Klasse? This girl behind me, her name was Joyce Hayes. She was a und black girl. Hinter mir damals in der Schule war ein Mädchen, Joyce Hayes, eine schwarze Amerikanerin. And she brought these two plastic skeletons to school that you could pull their heads off and change the heads, you know? Und sie hat diese zwei Plastikskelette mitgebracht, die man den Kopf auswechseln konnte. So I turned around to play with them with her. Also ich habe mich umgedreht, um mit ihr die Köpfe zu wechseln. While the nun was teaching, you know? Während der Lehrer gelehrt hat. The nun. Die Nonne. Yeah, it wasn't so good. Das war nicht so gut. She came up very quietly behind me. Und sie kam ganz, ganz langsam hinter mich. And she grabbed me by the back of the hair here. Und hat mich hinten an meinen Haaren genommen. And she lifted me out of my seat. Und hat mich aus meinem Sessel gehoben. Shook me around a little bit. Hat mich ein bisschen geschüttelt. I thought I'd never recover from that. Ich dachte, ich werde mich davon nie erholen. And first grade. Das war erste Volksschule. And in my school we went from first to eighth. Also in meiner Schule geht man von der ersten in die achte. Every year you come back and you're a grade higher. Jedes Jahr kommst du zurück und bist dann in einem höheren Klasse. But you realize something, the eighth graders were gone. Aber du erinnerst dich und du siehst, dass die Achtklässler plötzlich weg sind. Like they're always gone, that eighth grade class. Nach der achten Klasse verschwunden. And suddenly you were in the sixth grade, the seventh grade. Sechste, siebte Klasse. And then you were the eighth graders. Und dann plötzlich bist du selbst in der achten Klasse. And we ruled the school. Und wir haben natürlich in der Schule geherrscht. We kept all the little kids under our thumbs. Und wir haben die kleinen Kinder unterdrückt. And we were always looked for that reality beyond eighth grade. Und so haben wir uns gefreut auf diese Realität jenseits der achten Klasse. Where did all those classes go? Wohin kommen die dann? Where did all those older kids go to? Wohin kommen diese älteren Leute? They went to high school. Die gingen dann in die Mittelschule. It was an unseen reality. Das war eine ungesehene Realität für mich. High school. Die Volksschule. What's high school like? Oder wie Mittelschule, was ist das? It's like all the big kids go. Dort gehen all die Erwachsenen, also die großen Kinder hin. Suddenly we graduated eighth grade. Und dann haben wir also von der achten Klasse fertig gemacht. And we were going to the high school. Und dann ging's in die Mittelschule. Wow, we were nervous. Wir waren sehr nervös. But excited. Aber aufgeregt. High school. Ja, jetzt die Mittelschule. Away from these little kids and into high school. Weg von diesem Kleinkram und zu den Erwachsenen hin. Well, when I went to high school, it was a big high school. Ich ging in eine Mittelschule, die war sehr groß. Different schools together. Das waren verschiedene Schulen gemeinsam. Blacks, whites, Puerto Ricans, everything imaginable. Es waren Schwarze, Weiße, Puerto Ricaner, Spanier, Orientale, alles. And when I was a kid, kids were like rats, you know. Und als ich ein Kind war, waren die Kinder wie Ratten. We were everywhere. Überall. I mean, everybody had 5, 6, 10 kids in their family. Jeder hatte 5, 6, 10 Kinder in der Familie. And when you walk down the street, you had to be careful which territory you walk through. Und wenn du eben dann durch die Straßen gingst, musstest du vorsichtig sein, welche Straßen du betrittst. Because it was very common that some big kid would drive up next to you on his bicycle, tell you to get off your bike. Denn es ist möglich, dass plötzlich ein Kind neben dir fährt und sagt, du sollst zum Rad steigen. Get off your bike and on your knees. Runter mit vom Rad und auf die Knie von mir. So you had to be very careful, and it was good if you had an older brother. Und ich musste vorsichtig sein. Es war immer gut, meinen älteren Bruder mitzuhaben. In my second year of high school, in meinem zweiten Jahr der I transferred Schule, to the big high school, wurde ich dann in die große Mittelschule gesteckt. And I was walking down the sidewalk to class. Und ich gehe also dann da auf der Seite zur Klasse. Yeah, and it was outside. Und es war draußen. And suddenly these two big guys came up to me. Und da kamen plötzlich diese zwei großen Burschen. And they said, "Freshman." Und die sagen, du Jüngling, get on your knees. Auf die Knie. I was 14 years old. 14 Jahre war ich alt. I feel like getting on my knees. Und ich habe mich nicht gefühlt, auf meine Knie they zu gehen. Said, get on your knees. Auf die Knie. I said, I'm not a freshman, this is my second year. Ich bin kein Frischling, ich bin schon in der zweiten Klasse. No, you're a freshman, get on your du knees. Du bist ein Frischling und du gehst auf die Knie. And I was like, no, I'm not a freshman. Look, I'm 14 years old, I'm not a freshman. Ich bin 14 Jahre alt und ich bin kein Frischling mehr. Don't argue with us, on your knees now. Keine Diskussion, auf die Knie mit dir. What they would do is they put a peanut on the ground. Sie würden also eine Erdnuss auf den Boden legen. And you have to push the peanut with your nose. Und du müsstest diese Erdnuss mit deiner Nase berühren. All the way down to the other side. Bis auf die andere Straßenseite. Then you could go to class. Und dann durftest du in deine Klasse gehen. I didn't feel like pushing that peanut with my nose. Und ich habe mich gar nicht danach gefühlt, auf diese so Boden zu gehen, I was stalling for time. Erdnuss zu stehlen. Und ich musste also Zeit sparen. Finally, I hear this voice from behind me. So höre ich nun diese Stimme hinter mir. And it was somebody that I always knew. Und das ist jemand, den ich immer kannte. Not personally, but I knew who he was. Nicht persönlich, aber ich kannte ihn. And it was Big Bubba Sims. Und das war der Big Bubba Sims. And when Bubba came walking down, I mean, the sidewalk shook, you know. Also, wenn Bubba auf dem Erde ging, dann zitterte die Erde. I remember playing baseball and Bubba Sims was the pitcher. Als ich Baseball gespielt habe, war Bubba Bims der den Ball wurf. Und ich habe dort zitternd den Schläger gehalten. Because that ball came in so fast. Denn dieser Ball, der kam mit rasender Geschwindigkeit. Und da war schon Strike 1 vorbei. And all of a sudden now we're older and here comes Bubba. He's 18 years old. Jetzt sind wir älter, 18 Jahre ist er alt und Bubba kommt. Bubba comes walking down. He says, "What's going on here?" Bubba sagt, was passiert da? He said, "The freshman won't get on his knees." Und dieser Jüngling will nicht auf seine Knie gehen. Bubba comes walking in. Bubba kommt. You know who this kid is? Kennt ihr diesen Burschen? He said, "No." Nein. You don't know who this kid is? Ihr kennt den Burschen nicht? And I said, yeah, don't you know who I am? Ja, also, kennt ihr mich nicht? Habt ihr mich nicht gesehen? Bubba said, you don't know who this is? Ihr kennt ihn nicht? Ihr kennt ihn wirklich nicht? And I said, yeah, you don't know who I am? Ja, ja, weißt du nicht? Kennst du mich nicht? Ich bin doch bekannt. Who am I? Sag mir, Bubba, wer bin ich denn? I didn't even know who I was. Ich weiß nicht mal, wer ich war. And then he said, und dann sagte er, this is Mark Prokop's brother. Das ist der Bruder von Mark Prokop. My older brother. Mein älterer Bruder. Got in a lot of trouble with the police, so he was very well known. Er war sehr bekannt, weil er viel Schwierigkeiten mit der Polizei sometimes hatte. Sometimes it's good to have an older brother who's well known. Ja, oftmals ist es gut, einen älteren Bruder zu haben, den man gut kennt. And these two guys said, und diese zwei Burschen sagten, you Mark Prokop's little brother? Du bist der Mark Prokop's kleiner Bruder? I said, yeah. Ja. Wusstest du das nicht? I'm Mark Prokop's little brother. Ich bin der Bruder von Mark Prokop. I said, get out of here. Na, Lügner. Get out of here. No, like not Lügner, but go. Ja, na dann steh auf und geh. Go. You know, I wasn't on my knees. Ich war noch nicht auf meinen Knien. Yeah, so I have to stay off. They just said, get out of here. Sie sagten einfach, also dann kannst du verschwinden. Well, anyway, you know, you're in high school, you get older, and suddenly you're the senior, you rule also, the school. Du bist dann schließlich in den späteren Jahren der Mittelschule. I remember having a motorcycle. We had a little gang, you know. Und wir hatten so eine Gang, und ich hatte ein Motorrad. We'd always bring our motorcycles in, where everybody could see them and park them right near all the windows, so the students could just drool. Wir haben unsere Motorräder so parkiert, dass alle die Motorräder sehen konnten und von Neid erblassten. Then we would get on our motorcycles just before the school. Just at the end of school. Also sind wir am Ende der Schule dann auf unseren Motorrädern gesessen. And we drive through the parking lot. Und wir sind durch den Parkplatz gefahren. Keeping it real low, so it's like do, do, do, do, dass man das so langsam vor sich hin tuckern hörte. Looking for some girls who needed rides home, you know. Und wir haben nach Mädchen Ausschau gehalten, die vielleicht einen nach Hause Ride brauchen. They'd be hanging out of the bus windows. Hey! Und da hangen sie heraus aus den Busfenstern und schrien uns nach. You want to ride home? Willst du mit mir nach Hause fahren? Yeah. Ja, wir wollen. They'd come out of the bus, we give them rides home. Also sie sind raus aus dem Bus gesprungen, wir haben sie nach Hause geführt. But as we look to the future, the senior class was always gone. Wenn wir jetzt auf die Zukunft schauen, sehen wir, dass die Ältesten immer weg waren. Where did they go? Wo sind denn die hin, die dann fertig waren mit der Schule? Zu einer Universität. This unseen reality. Das ist auch wieder eine unsichtbare Realität. Suddenly we graduated and we were in the university. Und plötzlich waren auch wir eben fertig mit der Mittelschule und waren in der Universität. There were the seniors and they were gone. Und dann gab es dasselbe wieder. Die Senioren, die Älteren, die waren weg. And life just seemed to be filled with this, always seemed to be filled with an unseen reality. Und das Leben war immer gefüllt mit einer unsichtbaren Realität, and die vor uns transition lag. Und dann dieser Übergang with this expectation to go to the other one. Mit der Erwartung, dass dann hier die nächste Phase beginnt. Then you graduate university, und dann bist du mit der Universität fertig geworden. Job. Du hast deine erste Arbeit. Right. And then you see your friends, they're married, dann and siehst du die Freunde, wie sie heiraten. You try to take that big step and suddenly You're married. Und du nimmst diesen großen Schritt in Angriff und du bist auch verheiratet. How many married people remember the first time? How many husbands remember the first time you said, "This is my wife"? Wie viele Männer erinnern sich das erste Mal, dass sie ihre eigene Frau vorstellen? Das ist meine Frau. How many people remember? Wie viele erinnern sich daran? I was in a hotel in Bermuda. Ich erinnere mich, ich war in einem Hotel in Bermuda. I said, "Excuse me, I've got a room here for myself and my wife." Und ich habe gesagt, entschuldige, ich bin hier und ich habe ein Zimmer für mich und meine Frau reserviert. I said, wow, that was new. Ja, das war ein neuer Satz. Wow, that sounded good. Das wow, hat jetzt, das I'm hat like, das, an das kann ich mich gewöhnen. I'm like really married. Ich bin verheiratet. I've never crossed over to the thing with the children. Ich habe niemals das mit den Kindern in Angriff genommen. But there's something still ahead. Aber es gibt noch immer diese Zukunftsvision, many people look to, worauf sich viele Menschen and freuen. That's retirement, right? Und das ist dann die Pension. So many people saving, like, wow, retirement. Sie sparen Geld und sie freuen sich auf die Pension. Someday I'm just going to be playing golf all day. Oh, eines Tages werde ich den ganzen Tag Golf spielen. Be playing tennis. Oder Tennis. I'll be going to Greece. Ich werde nach Griechenland fliegen. I'll be eating calamari and drinking those frappes. Und ich werde Frappes und Calamari essen. It's interesting. This is like our whole life. We just move in transitions from one reality to the next unseen one. Es ist unser Leben. Wir bewegen uns von einer Realität zur nächsten noch unsichtbaren. And this next one, und die nächste, for many of us, is retirement. Für viele von uns mag vielleicht schon die Pension Some sein. Some of us are already there. Manche von uns sind schon dort. But isn't it interesting that, like, what's after retirement? Aber was kommt denn dann plötzlich nach der Pension? This like whole process of thinking just stops. Dann hört dieser Denkprozess plötzlich auf. Like that's it, retirement. Das ist die Endstation, das ist die Pension. There's nothing beyond retirement. Da gibt's die Pension und dann ist still. Let me read a verse in the Bible. Ich will euch einen Vers in der Bibel vorlesen. It has to do with Christmas. Und das hat mit Weihnachten zu tun. I'll close shortly. It's in Hebrews chapter 12. Und dieser Vers findet sich in Hebräer Kapitel 12. It describes Christmas. It says. Und es beschreibt Weihnachten und sagt. Do you have a Bible? I have it right here. Thank you. It says, inasmuch then as... Chapter 2, verse 14. Inasmuch then as the children have partaken of flesh and blood, that's us. Hebrews 2? 2:14. Weil wir nun die Kinder des Blutes und Fleisches teilhaftig sind, he himself likewise shared in the same. Hat auch er in gleicher Weise daran Anteil gehabt. Like God considers us his children. Gott schätzt uns als seine Kinder ein. In two ways, through creation. In zweierlei Weise, nämlich einerseits in der Schöpfung. Lost children. Das sind die verlorenen Kinder. And then through salvation. Und dann durch die Errettung. Saved children. Das sind gerettete, seine eigenen Kinder. He himself likewise became flesh and blood. Er wurde nun auch des Fleisches teilhaftig. And I'll just close with this. Und damit will ich aufhören. Watch this real carefully. Jetzt hört genau zu. That through death, dass durch den Tod he might destroy him, er dem zunichte mache, who had the power of death, der die Macht des Todes hatte, that is the devil, und das ist den Teufel, and release those who through fear of death, und um alle zu befreien, were all their lifetime subject to bondage. Die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch in Knechtschaft unterworfen waren. Now I remember, you know, there was a certain fear of going to high school. Es war eine bestimmte Angst, in die Mittelschule einzutreten. It wasn't this kind of fear, phobia. Aber es war nicht eine Phobie. This is the Greek word phobos. Das ist eine Phobos vom Griechischen. I mean a terror, like in terror. Eine Schreckensangst. And here it says that through the terror of death, dass eben durch die Angst des Todes, that people are kept in bondage their whole lifetime, dass Menschen ihr ganzes Leben lang in einer Knechtschaft gehalten werden. Isn't it interesting how people just don't talk about life after death? Leute sprechen aus Prinzip nicht vom Leben nach dem Tod. Like you come to a party, a Silvester party. Wenn du zum Beispiel auf eine Silvesterparty kommst, hey, how you doing? Hey, where are you from? Wie geht's? Wo kommst du her? What's your name? Wie heißt du denn? My name's Rob. Ich heiße Robert. Wie heißt du? Franz? Yes. Aha. Hey, hey, hey. What have you been thinking about lately? Worüber denkst du denn nach unlängst? Me, I've been thinking about death. Ich habe über den Tod nachgedacht. You know, we're gonna die one day. Tod sterben Think werden of it, wir. Franz, I'm 44. Denk nach, Franz, ich bin 44 Jahre, 30 Jahre. Und ich bin 74, and 84. And then, yeah. Und dann, unglaublich. And then I'm gone. Dann bin ich fort. Like nobody thinks like this. Niemand würde so denken. Nobody's thinking we're in kindergarten next year, first grade. Yeah. Nächstes Jahr sind wir im Kindergarten. Ich freue mich schon so drauf. We rule. Wir werden herrschen. You know, second grade. Wir werden über die anderen herrschen. Yeah. Mittelschule. University. Die Universität. The job, the firm. Die Arbeit, die Firma aufbauen. I'm in the firm. Ich bin jetzt in der Arbeit. I'm a company man. Ich bin ein Company Manager. I'm married. Jetzt habe ich geheiratet. Retirement, yeah. Ja, und ich die Pension, wie freue ich mich drauf. And then death. Und der Tod, wie wunderbar. No. Nein. The mind just shuts down. Der Verstand hört dort there's plötzlich a fear. Auf. There's a fear there. Eine Angst, eine Furcht. But Jesus was born. Aber Jesus wurde geboren. To destroy this. Um diese Furcht to zu nehmen. Away. Diese Furcht wegzunehmen. He came to destroy the devil. Er kam, den Teufel zu zerstören. Who through the fear of death. Der durch die Todesfurcht. Holds mankind in bondage. Die Menschen in Knechtschaft hält. When I was 18, I gave my heart to Jesus. Als ich 18 war, habe ich mein Herz Jesus not genommen. Ozzy, but to Jesus. Zu Jesus. You come back. From that day, von dem Tag a miracle happened because ist ein Wunder passiert. He did a miracle in my heart, weil er in meinem Herzen ein Wunder vollbracht and he touched my spirit, und meinen Geist berührt and hat. I know that he lives. Und ich weiß, dass er lebt. Suddenly the fear of the other side is gone. Und die Furcht von der anderen Seite ist weg. Suddenly like I'm a little boy again thinking first grade. Ich bin wie ein kleiner Junge, der sich freut auf die erste Klasse. Jesus said in Matthew 18, unless you're like a child, you'll never enter the kingdom Jesus of God. Jesus hat gesagt, wenn du nicht bist wie ein kleines Kind, wirst du niemals eintreten ins Königreich Gottes. And suddenly I feel very much like a child again. Und ich fühle mich nun wie ein kleines Kind. There's so much anticipation. So viel Erwartung. Because Jesus through his blood denn Jesus durch sein Blut took away sin. Hat die Sünde weggenommen. He paid the price. Er hat den Preis bezahlt. And this has a lot of ramifications in my heart. Und das hat eine vielfältige Auswirkung auf mein Leben. Because sin has an effect in the conscience whether we believe it or not. Denn die Sünde hat einen Effekt auf mein Gewissen, ob wir es glauben oder nicht. And suddenly und plötzlich, because I have this deep sense weil ich diesen tiefen Sinn habe, that my sin has been washed away, dass meine Sünde weggenommen ist, and that he was the Lamb of God who took away the sin of the world. Dass er tatsächlich das Lamm Gottes ist, der die Sünde der Welt wegnimmt. Suddenly, I begin to think beyond the grave. Denke ich nach jenseits des Grabes. And then funerals for Christians are not like morbid, but they're graduation. Aber und so ist also der, wie sagt man der das Begräbnis ist wie ein Abschluss. Many churches have celebrations at the funerals. Wo gefeiert wird. Many Christians say, I don't want this morbid stuff. Und viele Christen I want you to sagen, sing glorious, powerful, dynamic songs. Begräbnis hat nichts Morbides an sich, sondern es ist, soll eine Feier sein. I was at the funeral of a young man. Ich war beim Begräbnis eines jungen Mannes. And he went to India and got AIDS. Und er ging nach Indien, hatte AIDS bekommen. An Austrian kid, and then ein österreichisches he came Kind. Back and he found Jesus. Und er kam zurück und hat Jesus gefunden. I was on the Kärntner Straße with him preaching. Und ich war auf der Kärntner Straße und predigte mit and ihm. And he came up. Und er kam zu his mir. Lips were bleeding. Seine Lippen bluteten. And he said. Und er sagte zu mir, I have a sickness. Ich habe eine Krankheit. And the guy looked horrible, you know? Und der Mensch hat schrecklich ausgeschaut. When I shook his hand the first time, als ich seine Hand schüttelte, he stuck his hand out and I went, you have AIDS? Du hast AIDS? He says, yeah. I said, can I catch it? Na, kann ich es von einem Handschütteln bekommen? And he said, no. Nein. And I went, okay. Okay. I mean, his lips were just bleeding, you know. Seine Lippen bluteten. And he says, "I need a little bit of water." Und dann sagte er, ich brauche Wasser. So I gave him a glass of water. Habe ihm ein Glas Wasser gegeben. And after he drank it. Und als er getrunken hatte. I had someone else wash it. Musste ich das waschen lassen. No, I had someone else wash it. Musste es jemand anders waschen. I was kind of like, wow, this is. Ich war, hatte Angst ein bisschen. Das hat we were on the Kärntnerstraße together. Wir waren also gemeinsam da. And he said this. He started to preach. Er predigte und sagte. And he said, "Don't feel sorry for me." Seid nicht besorgt wegen mir. Because I have found Jesus. Weil ich habe Jesus gefunden. And when I die, I know where I will go. Und wenn ich sterbe, ich weiß, wohin ich komme. I was at his funeral. Ich war bei seinem Begräbnis. Walking next to his mother. Und ich ging neben seiner Mutter. She was holding my arm. Sie hat meinen Arm gehalten. Eva Maria was there. Eva Maria war da. And they put him in the ground. Und sie haben ihn begraben. The mother was shaking frantically. Die Mutter hat gezittert. It was the most morbid thing I'd ever experienced. Und das war wirklich sehr gruselig. Then Eva Maria said to the mother. Dann hat Eva Maria der Mutter gesagt. Do you want Pastor Rob to say something? Soll Pastor Rob was sagen? And most people were walking away. Und die meisten sind schon weggegangen. Eva Maria got up and she said, "Come back, come back." Und Eva Maria hat gesagt, komm zurück, komm zurück. So they came back. Sie kamen also. The religious leaders left. Die religiösen Leute gingen weg. And I prayed. I said, "God, what do I say?" Und ich betete und sagte, was soll ich denn sagen, Gott? I jumped up on the dirt with Gerald Schmidt. Where's Gerald? He's here. Gerald and I jumped up on. Remember that? Gerald und ich sind auf den Erdhügel gesprungen. And I said, "Why do you seek the living among the dead?" Und ich sagte, warum suchst du den Lebenden unter den Toten? Word for word from the Bible. Wort für Wort aus der Bibel zitiert. Günther is not here. Günther ist nicht mehr da. He's in heaven. Er ist im Himmel. Mother, calm down. Die Mutter hat sich beruhigt. Suddenly, for the first time, she was thinking beyond. Das erste Mal hat sie den Gedanken an die Ewigkeit gewagt. Beyond the grave. Jenseits des Grabes. When we can think beyond the grave, wenn wir jenseits des Grabes denken können, our temporal values will become eternal. Werden unsere zeitlichen Wertigkeiten ewig. Our values will change so quickly by themselves. Unsere Werte werden sich so schnell verändern. Things that were so important to us are not so important to us. Dinge, die so wichtig waren, sind plötzlich nicht mehr so wichtig. And things that were not important to us, und Dinge, die uns gar nicht wichtig waren, like people, wie Menschen, like children, Kinder, like families, Familien, becomes very important. Werden plötzlich sehr wichtig. When we realize that our relationships are eternal, wenn wir erkennen, dass unsere Beziehungen auch ewigen and Wert separation haben, from people is eternal, und die Trennung von Menschen wird auch ewig sein, when we can think beyond the grave, und wenn wir denken können jenseits des Todes, especially with confidence, speziell mit Zuversicht, and I'll close with this, und damit will ich abschließen, there's no confidence, es gibt keine Zuversicht, when it has to do with me, wenn es auf mir ruht, die Last. Because I don't know if I'm ever going to be good enough. Weil ich weiß nicht, ob ich jemals gut genug sein kann. But when it has to do with Jesus' blood that was shed. Aber wenn es damit zu tun hat mit dem Blut Jesu, das vergossen wurde. And the gift of eternal life. Und die Gabe des ewigen Lebens. Then I've got confidence. Dann habe ich Zuversicht. I have eternal life. Ich habe ewiges Leben. Because Jesus died for me. Weil Jesus für mich gestorben ist. If I receive that by faith. Wenn ich das im Glauben empfange. Couple things will happen. Dann werden ein paar Dinge passieren. You take the step of faith. Man nimmt den Glaubensschritt. I did this 26 years ago. 26 Jahre habe ich diesen Schritt gewagt. Okay, Lord. Herr. I have no righteousness of my own. Keine Gerechtigkeit wohnt in mir. Receive me. Empfange and mich und vergib mir. Please. Bitte. A second thing happens. Ein zweites passiert. The Spirit of God bears witness. Der Geist Gottes gibt Zeugnis. And this is the miracle of Christianity. Und das ist das Wunder des Christentums. There's a story about Christians in the first century. They're being burned at the stake. Es gibt Geschichten von Christen im ersten Jahrhundert, die verbrannt wurden. In the Colosseum. Im Kolosseum. And the Christians who were still in the prison. Und die Christen, die noch immer im Gefängnis waren, said, "When you see the glory of God," sagten, wenn du die Herrlichkeit Gottes siehst, "lift up your hands," dann hebe die Hände. And as they were burning there, und als sie dort verbrannten, I don't know how they were tied, but somehow they could lift up their hands. Konnten sie eben ihre Hände erheben. And as they were suffering, one hand after another went up. Und als sie litten, ging eine Hand nach der anderen in die Höhe. The presence of God. Und die Gegenwart Gottes war da. This is the miracle of Christianity. Und das ist das Wunder des Christentums. It's Christmas every day in our lives. In unserem Leben ist Weihnachten jeden Tag. So I'd like to close with this. Und damit will ich abschließen. If you're here tonight, wenn du hier heute Abend bist, and you have no confidence, und du hast keine Zuversicht, about what's going to happen after death. Was denn passieren wird nach dem Tod? Put your faith in Jesus. Dann ermutige ich dich, an Jesus zu glauben. He is the only one. Er ist der Einzige, who can give confidence. Der dir Zuversicht geben kann. He was God in the flesh. Er war Gott im Fleisch. Come as a baby. Als Kind geboren. The Lamb of God. Als Lamm Gottes, died on the cross, der am Kreuz gestorben ist, shed his blood, und sein Blut vergossen hat, and paid for the sins of all mankind. Und gezahlt hat für die Sünden der ganzen Welt. Give your heart to Jesus tonight. Gib dein Herz Jesus heute Abend. Let's pray. Lass uns beten. Father in heaven, Vater im Himmel, we thank you for all the people here today. Wir danken dir für alle, die heute gekommen sind. It's Christmas. Es ist Weihnachten. Lord Jesus, it's your birthday. Herr Jesus, es ist dein Geburtstag. In one sense. In einer gewissen Weise. And we celebrate. Und wir feiern. Your coming to earth. Dein Kommen. And becoming like us. Und dass du so wirst wie uns. And there's people here tonight who are going to make a decision. Und es gibt Leute heute Abend hier, die eine Entscheidung machen. To receive you. Dich zu empfangen. Let's pray this prayer. Und lass uns dieses Gebet sprechen. God in heaven, Gott im Himmel, I want Christmas in my life. Ich will in meinem Leben Weihnachten feiern. Every day. Jeden Tag. Forgive my sin. Vergib meine Sünde. Give me the gift of eternal life. Und gib mir die Gabe des ewigen Lebens. So that I can look to the next step. So dass ich auf den nächsten Schritt mich freuen step kann. Beyond retirement. Den Schritt nach der Pension. A step into eternity. Nämlich den Schritt in die Ewigkeit. With all those that have gone before. Mit all jenen, die vor mir gegangen sind. Lord Jesus, forgive me. Herr Jesus, vergib mir. Be my Savior. Und sei mein Retter. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.